Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor der Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Gott segne dieses Wort. Licht und Erlösung. In diesem wunderbaren Psalm aus dem Psalter, Psalm 27, ein Psalm Davids, lernen wir mehr über Licht und Erlösung. Und wenn es denn heißt hier, dass der Herr mein Licht ist und mein Heil ist, dann haben wir zum einen, dass das eben unser Jesus Christus ist, der ja auch das Licht der Welt ist. Und hier eben auch unser Heiland ist, ja, und mein Heil. Also das ist eben unsere Erlösung. Jesus Christus ist unser Erlöser und wir sind in und durch unseren Jesus Christus erlöst. Das heißt also, durch das, was unser Jesus Christus, als er hier als Gott im Fleische war, als Mensch, Gottes Mensch geworden, ja, dann gekreuzigt wurde, gestorben ist und dann wieder auferstanden ist, hat er in diesem hier Sünde, Tod, Teufel und alles Böse besiegt, überwältigt, ein für alle Mal. Und deswegen können wir dann, die wir an ihn glauben, die glauben, dass das genau so auch passiert ist, was die Bibel uns auch lehrt, besonders in den Evangelien, dass wir dann dieses wahrnehmen können und eben die Licht und Erlösung, die hier schon im Alten Testament von König von ja, David in dem Psalm dargestellt ist, wahrnehmen können und eine persönliche Beziehung mit Christus einzugehen. Ist das leicht und ist das ja, ohne Probleme? Nein. Aber darauf kommt es nicht an. Es geht darum, dass eben unser Jesus Christus uns den Weg gezeigt hat und uns den Weg zeigt und aktiv, ja, wenn wir zu ihm kommen, dass er uns eben nicht nur beschützt, ja, aber besonders, und darauf kommt es an hier, dass wir keine Angst haben zu brauchen. Und alles andere, ja, wenn man sich das so vorstellt, also immer wenn Angst irgendwie ein Teil, Angst vor diesem, Angst vor jenem, Angst vor dem Tod, Angst, etwas zu versäumen, Angst, irgendwo nicht reinzupassen, Angst, nicht anerkannt zu sein, Angst, dieses und jenes, das ist ganz wichtig, dass wenn es also aus Christus Hand kommt, dann ist es so, dass wir keine Angst haben sollen. Und da hilft er uns auch damit, ja. Und habe keine Angst, wie oft das in der Bibel wiederholt ist. Fürchte dich nicht, ja. Und das ist eben eine Charakteristik. Das ist unser Herrgott. Ich meine, wir reden hier vom Schöpfer des Universums, unser Jesus Christus. Und das heißt jetzt nicht, dass wir keine Gottesfurcht haben, also dass wir nicht als reuige Sünder zu Christus kommen. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Und auch wenn andere Menschen uns Angst machen wollen oder Situationen oder wir selber Angst haben, das ist okay. Wir bringen das in Christus in Gebet und gehen ins Wort, in die Bibel und das macht uns Mut. Christus hilft uns dann, von der Angst loszulassen. Denn das möchte er nicht, dass wir Angst haben in jeglicher Weise. Das ist nicht sein Wille für uns. Aber er hilft uns damit. Das können wir alleine nicht tun. Das kann nur unser Herr Jesus Christus für uns tun. Wir als reuige Sünder zu ihm kommen. Und er hilft uns dann mit der Angst. Und ganz egal, wie das nun ist, er hat immer etwas, was er in und durch uns erreichen will. Und daher macht es Sinn, hier nochmal das Licht und die Erlösung nochmal uns vor Augen zu führen und zu Herzen zu nehmen. Denn wir brauchen nicht zu erschrecken oder vor Leuten zu erschrecken. Denn wir haben unseren Herrgott auf unserer Seite, unser Jesus Christus. Und mit unserem Jesus Christus zusammen sind wir sowieso eine Mehrheit, sozusagen, wenn man das so sagen will. Aber es ist wahr, mit Christus im Herzen. Also, da habe ich noch einen für euch, einen Spruch hier. könnt ihr auch sagen, wenn ihr wollt, vertrau auf Gott, verliere nicht den Mut, mit Christus im Herzen ist alles gut. Gott segne dieses Wort. Und somit brauchen wir also keine Angst zu haben, denn wir haben die Licht und Erlösung in Jesus Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du das Licht bist, du bist unser Erlöser und das ist auch bestätigt worden durch die Auferstehung. Und du bist unser Herrgott und wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, dass du so bist und dass du uns keine Angst machst, in keiner Weise, sondern dass du für uns da bist und uns hilfst auf unserem Lebensweg und egal wie die Situation ist, du bist da und wir danken dir, dass wir eine persönliche Beziehung mit dir eingehen können und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und auch eine persönliche Beziehung mit dir eingehen. Das ist unser Gebet und wir danken dir, Jesus, für Licht und Erlösung und beten dies in deinem geistlichen Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.